Zur Begrüßung der Erklärung der Regierung der TEVJK fanden am 13. und 14. August im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Okdo im Kreis Ryongang von der Stadt Nampo und auf dem Platz vor dem Monument der Zhuzhi-Ideologie in Pyongyang die Kundgebungen der landwirtschaftlichen Werktätigen und der Funktionäre und Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas sowie der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenverbandes statt. Zugegen waren dabei auch die Kader der zuständigen Bereiche. Auf den Meetings wurde die Regierungserklärung verlesen. Die Redner äußerten ihre allseitige Zustimmung zur Regierungserklärung, in der feierlich verkündet wurde, den USA die unverzeihlichen Verbrechen gegen den Staat und das Volk der TEVJK heimzuzahlen. Sie unterstrichen, dass alle dazu aufgerufen seien, sich um den verehrten Genossen Kim Jong-un fester zusammenzuschließen und unter dem hoch erhobenen Banner des großen Kurses der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte zum endgültigen Sieg des sozialistischen Werkes energisch vorwärts zu stürmen.